Anfang 1977 kam Mohnhaupt frei und wandte sich sofort an die RAF-Kader im Untergrund, darunter Peter-Jürgen Bug. Erstmal fand ich sie eine faszinierende Frau und wir haben uns eigentlich sofort liiert miteinander, muss ich dazu sagen, und sind dann fürs Erste nicht von der Seite des anderen gewichen. Und das Zweite war, sie war nah an den dran gewesen und das für eine längere Zeit. Und ich wollte alles wissen. Ich wollte wissen, wie geht das da drin zu, was machen die? Und da haben wir wirklich Tage damit verbracht, dass sie mir erzählt hat, was da alles vorgegangen ist, wer wie drauf ist, auch Sexualität, wer da wann mit wem gepennt hat und was sich da für Konstellationen gebildet hatten. Brigitte Mohnhaupt, ausgestattet mit neuen Papieren und dem Segen der Stammheimer, übernahm das Kommando. Peter-Jürgen Bog. Dann kam eben von der Brigitte, okay, die wollen die Möglichkeit haben, wenn schon draußen nichts zustande kommt, entweder selber eine Aktion zu machen oder eben die Möglichkeit zu bestimmen, wann ist Feierabend. Und ja, sie hat dann auch das erste Mal diesen Satz gebraucht, also wenn schon nichts anderes, dann sollte diesem faschistoiden Staat wenigstens ihr Tod vor die Füße fallen. Anwaltsgehilfe Volker Speitel sollte dafür sorgen, dass Waffen und Sprengstoff in die Anstalt gelangten. Man muss sich einen Aktenblock vorstellen, Papier, DIN A4 und in der Mitte eben diesen Spannbügel, wie jeder Leitsordner hat. Wenn man den aufmacht, kann man in den Papierblock rein einen bestimmten Hohlraum schneiden, der, wenn man das wieder schließt, so auch beim Durchblättern nicht zu sehen ist. Die so präparierten Aktenordner wurden von Anwälten durch die Eingangskontrollen zum Prozesssaal geschmuggelt. Durch die Stahlbügel der Ordner piepten die Sonden immer. So fiel nicht auf, dass Anwalt Arndt Müller in seiner Akte zerlegte Waffen mit sich trug. Im Prozessgebäude konnten sich die Angeklagten und ihre Verteidiger ohne Aufsicht treffen. Dabei konnten die Aktenordner ausgetauscht werden. Bei ihrem Rückweg vom Prozessgebäude in den Hochsicherheitstrakt der Anstalt wurden die Gefangenen dann nicht mehr kontrolliert. So gelangten Pistolen und Sprengstoff in die Zellen im 7. Stock. Gefängnispersonal und Bundesanwälte ahnten davon nichts. Bundesanwalt Joachim Lampe. Dass Waffen und Sprengstoff in diesem Ausmaß, in dieser strukturierten, organisierten Form von Verteidigern in die Anstalt geschmuggelt wird. Dass es sowas in Deutschland gibt, hätte kaum einer für möglich gehalten. Und selbst wenn er es für möglich hält, dafür ist unsere Rechtsordnung, dafür war die nicht gewappnet. Und das Anstaltspersonal wohl auch nicht. So kam es, dass im Hochsicherheitstrakt von Stammheim die Gefangenen hinter den Fußleisten ihrer Zellen Hohlräume anlegten und darin Schusswaffen, Sprengstoff und Munition verstecken konnten. Der Prozess schleppte sich hin. Immer wieder stellten die Verteidiger Ablehnungsanträge gegen das Gericht. Der 86. Befangenheitsantrag gegen den vorsitzenden Richter hatte Erfolg. Dr. Theodor Prinzing hatte unzulässige Kontakte mit Kollegen aus dem für eine Revision zuständigen Senat des Bundesgerichtshofs und mit einem der Zwangsverteidiger aufgenommen. Prinzing musste gehen. Kurz darauf stellte sich heraus, dass die Behörden in den Besuchszellen Mikrofone installiert und heimlich Gespräche zwischen den Angeklagten und ihren Verteidigern belauscht hatten. Baden-Württembergs Innenminister Schieß damals im März 77. Wir haben in Stammheim in zwei Fällen rechtfertigenden Notstands im Sinne des § 34 des Strafgesetzbuchs in der Vollzugsanstalt Gespräche zwischen Verteidigern und Mitgliedern der Bader-Meinhof-Bande abhören lassen. Verteidiger Otto Schily, ebenfalls 1977. Die Verteidigung vertritt die Auffassung, dass das, was jetzt als die Krönung in Anführungsstrichen einer Vielzahl von Verstößen gegen fundamentale Rechtsgrundsätze im Strafprozess stattgefunden hat, was jetzt offenkundig geworden ist, dass das nicht mehr reparabel ist. Nach der Abhöraffäre in Stammheim nahmen die Wahlverteidiger und sogar einige der vom Gericht bestellten Zwangsverteidiger nicht mehr am Verfahren teil. Frühsommer 1977. Nach Ende des Stammheimer Prozesses wurde im 7. Stock der Vollzugsanstalt gebaut. Obwohl das Urteil noch nicht rechtskräftig war, sollte der Hochsicherheitstrakt für die Aufnahme einer größeren Gruppe verurteilter Terroristen umgerüstet werden. Ein Ziel, für das die Gefangenen gerade zum 4. Mal hungerten. Der Hochsicherheitstrakt wurde zur Baustelle und alle Sicherheitsvorkehrungen brachen zusammen. Vollzugsbeamter Bubeck, später im Stammheim-Untersuchungsausschuss. Ich muss dazu vielleicht sagen, dass da oben zu dem Zeitpunkt aussah wie auf einer Großbaustelle. Ausschussvorsitzender Schieler. Standen da Gipssäcke herum und die Werkzeugkästen und dergleichen. Vollzugsbeamter Bubeck. Ja. Werkzeugkäste nicht, aber Material, Holz, Farbe, Gips. Schieler. Halten Sie es für ausgeschlossen, dass die Häftlinge sich bei dieser Gelegenheit Material verschafft haben? Bestand die Möglichkeit? Bubeck. Ja. Schieler. Faktisch. Bubeck. Ja. Ja. Es standen Beamte mit in unter diesen, wie Sie sagten, Gefangene, die arbeiten, Gefangene, die Umschluss machten. Aber das war ohne weiteres möglich, dass da Farbe oder Gips oder sonst was zur Seite geschafft wurde. Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Dr. Geisel. Also da stand also das Baumaterial, da standen die Bücherregale, da stand alles auf dem Gang. Sodass also wohl angenommen werden kann, dass von einer einigermaßen Übersichtlichkeit wohl kaum mehr die Rede sein konnte. Zuständig für Stammheim war im Stuttgarter Justizministerium Dr. Kurt Rebmann, kurze Zeit später zum Nachfolger des ermordeten Generalbundesanwalts Buback ernannt. Er wusste von nichts. Originalton Rebmann. Dass die dazu Gefangene einsetzten, das habe ich auch jetzt erst erfahren. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber sie haben sie eingesetzt. Nur, Herr Minister, ein Kontakt hat gleichwohl nicht stattgefunden, denn die waren ja in den Zellen. Also sag mal, ich gehe doch nicht aus, dass die Terroristen im Umschluss sitzen. Und nun kommen andere Gefangene und hauen da den Gips von den Wänden. So war es. Ausschussvorsitzender Dr. Schieler. Also das haben Sie jedenfalls nicht angenommen, dass dieses möglich sei. Rebmann. Meine Vorstellungskraft hätte das überschritten. Das ganze Ausmaß des Dilettantismus im baden-württembergischen Vollzugssystem wurde erst ein gutes halbes Jahr später deutlich, als sich nach dem Tod der Gefangenen herausstellte, was sie alles in ihren Zellen gehabt hatten. Radios, Sprengstoff und Waffen. All dies hätten sie auch während der Umbaumaßnahmen hereinschmuggeln lassen können. Die Gefangenen verlangten inzwischen nach Aktionen der Genossen draußen. Peter-Jürgen Bog. Da war natürlich auch eine ganze Reihe von Namen, die Ihnen wichtig erschienen. Genscher zum Beispiel war bei Ihnen ziemlich weit oben auf der Liste. Da wollten Sie, dass er erschossen wird. Und Helmut Schmidt auch. Der sollte entführt werden. Da konnten wir Ihnen nur sagen, könnte man machen. Das dauert dann aber wirklich ziemlich lange. Also bei Helmut Schmidt haben wir hier in diesem Krankenhaus, das etwa schräg gegenüber von seinem Reihenhaus liegt, schon geguckt gehabt. 3 Wochen vor dem Stammheimer Urteil war Generalbundesanwalt Siegfried Buback, oberster Ankläger der Bundesrepublik, vom Rücksitz eines Motorrades aus auf dem Weg zum Bundesgerichtshof ermordet worden. Mit ihm starben seine Begleiter Wolfgang Göbel und Georg Wurster im Kugelhagel eines Kommandos der nächsten RAF-Generation. Der damalige Justizminister Hans-Jochen Vogel. Das war der Eindruck, wenn der Staat seinen höchsten Ankläger nicht schützen kann, nicht? Dessen Aufgabe es ja war, im Rahmen seiner Zuständigkeiten hier tätig zu werden, dann ist das ein Fragezeichen hinsichtlich der Schutzfähigkeit des Staates überhaupt. Wer geschossen hat, ist bis heute nicht völlig klar. Vermutlich wurde das Motorrad von Günther Sonnenberg gefahren. Der Schütze muss ein anderer gewesen sein. Peter-Jürgen Bog. Es gab ein paar Leute in der Gruppe, die diese militärische Ausbildung im Jemen sogar 2-mal hintereinander durchlaufen haben, weil eben nicht alle gleichzeitig dort eintrafen. Und Stefan Wischnewski gehörte dazu. Auch eine andere Tatbeteiligte, Verena Becker, wies auf Stefan Wischnewski als Mordschützen hin. Das Urteil lautete später auf gemeinschaftlichen Mord. Die individuelle Schuld zählte weder für die Anklage noch für die Gruppe selbst. Es war immer das Kollektiv, das gemordet hatte. Silke Meyer-Witt. Ich glaube, dass ich es damals auch nicht abgelehnt hätte, sowas zu tun. Also in der Art und Weise, wie ich drauf war, so mit Abgabe des eigenen Denkens, also des kritischen Denkens, ja. Also das war ja irgendwie völlig weg. Trauerfeier für den ermordeten Generalbundesanwalt Siegfried Buback. Begräbnis mit militärischen Ehren. Bewacht und gesichert wie kaum ein Ereignis zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Der Albtraum terroristischer Gewalt wurde beantwortet mit einem Albtraum polizeilicher Präsenz. Bilder, die schmerzhaft zeigten, wie der Terror der vergangenen 7 Jahre die Republik verändert hatte. Die neue Generation der RAF kannte offenbar keine Skrupel mehr, gab sich selbst kaum noch den Anschein politischen Anspruchs. Und doch führte eine Linie vom frühen Konzept Stadtguerilla der ersten Generation der RAF bis zu den Morden und den Entführungen des Terrorjahres 1977. RAF-Mitbegründer Horst Mahler nach seiner Abkehr von der RAF. Also ich bin mir absolut sicher, dass sich eine Tendenz hier ganz knallhart und klar durchgesetzt hat, die schon immer in der Diskussion war, die man vielleicht dahingehend zusammenfassen kann, es muss erstmal ganz schlimm werden, damit es besser wird. Das heißt, der Faschismus muss hervorgekitzelt werden, damit durch die Brutalität der Unterdrückung der Widerstand wächst und ein historisches Niveau erreicht. Ich halte das für eine völlig abwegige politische Überlegung, die ich übrigens nie geteilt habe. Wir waren in einer bestimmten Weise verzweifelt, aber wir hatten Hoffnung. Und heute sind die Leute auch verzweifelt, vielleicht noch verzweifelter als wir, und sie haben keine Hoffnung mehr. So sieht es jedenfalls aus. Am 28. April 1977 wurde in Abwesenheit der Angeklagten das Urteil gegen die RAF-Gründer Bader, Enslin und Raspe verkündet. Lebenslängliche Freiheitsstrafe wegen gemeinschaftlichen Mordes. Die Geister, die Bader und Genossen gerufen hatten, führten den Kampf brutaler denn je weiter. 3 Monate später, am 30. Juli 1977, klingelte es an der Gartenpforte des Bankiers Jürgen Ponto in Oberursel im Taunus. Es war Susanne Albrecht, die Schwester seines Patenkindes. Peter Jürgen Bog wartete im Fluchtfahrzeug vor der Tür. Er erinnert sich, wie die Gruppe Susanne Albrecht zur Tatbeteiligung anstachelte. Du wolltest, dass die Gefangenen rauskommen. Jetzt kannst du dabei mithelfen. Wenn du dich als Revolutionärin siehst, dann musst du kämpfen. Sie war der Türöffner für die Mörder Jürgen Pontus. Als der Bankier sich einer Entführung widersetzte, wurde er von Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar kaltblütig zusammengeschossen. Susanne Albrecht unterschrieb die Erklärung, mit der sich die RAF zum Mord an Ponto bekannte. Spätsommer 1977. In Stammheim befanden sich die Gefangenen wieder einmal im Hungerstreik. Ärzte wurden konsultiert. Einer der Ärzte, Professor Dr. Möbius. Es war ein eigentümlicher Zustand, so wie man sich vielleicht mit Selbsthypnose oder Meditation schon etwas von der Wirklichkeit entfernt. Das Bild selber, was sich uns Ärzten bot, war eigentlich erschütternd. Denn es waren die Gefangenen doch schon erheblich in ihrem Ernährungszustand reduziert. Also vor allen Dingen Gudrun Enslin und auch Raspe waren sehr, sehr, sehr dünn geworden. Im Gegensatz zu diesem doch sehr mageren beiden ist der Herr Bader in einer deutlich besseren Ernährungszustand gewesen. Diesmal richtete sich der Hungerstreik offenbar an die RAF-Genossen im Untergrund. Gruppenmitglied Peter Jürgen Bog. Von den Stammheimern kam immer wieder die Frage, wann seid ihr soweit, was habt ihr vor, in welchem Stadium seid ihr dabei, auf was können wir uns da einstellen? Und dass sie langsam die Geduld verlieren und diese Drohung bis Erpressung, die wurde immer stärker. Also bis hin zu dieser Drohung, sonst nehmen wir unser Schicksal selbst in die Hand. Unter dem Druck der Stammheimer Gefangenen wurden die Planungen für eine Entführung im Kölner Raum vorangetrieben. Zielperson Hans-Martin Schleyer, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie und des Arbeitgeberverbandes. Den Sicherheitsbehörden war bekannt gewesen, dass die RAF eine Aktion Big Money plante. Bei einem Mitglied hatten sie Monate zuvor ein entsprechendes Papier gefunden. Sie wussten nur nicht, gegen wen sich die Aktion richtete. An anderer Stelle des Planes stand Big raushole und die Bemerkung HM auschecken. HM, das hatten die Ermittler des BKA richtig kombiniert, hieß Hans-Martin Schleyer. Und die Tragödie nahm ihren Lauf. Es ging ums Prinzip. Für eine kleine Gruppe, die in ihrer Hybris glaubte, dem Staat den Krieg erklären zu können, genauso wie für den Staat. Das Opfer Hans-Martin Schleyer, Symbolfigur der Wirtschaft, des Kapitalismus, des Systems. Ein Mann, der sich in seiner Rolle als Zielfigur geradezu anbot. Der BKA-Beamte Alfred Klaus. Und die haben sich Schleyer gegriffen, weil sie sich sagten, das ist der, ja, das ist der exponierte Repräsentant der Hochfinanz, des Großkapitals und des Kapitalismus. Und wenn wir den greifen, dann können wir diesen Staat in die Knie zwingen. Denn das ist doch ganz klar. In dieser Bundesrepublik beherrscht doch das Kapital die Regierung. Nun, den Zahn hat Helmut Schmidt ihn ja gezogen, nicht? Und Peter Jürgen Bog? wir wollten so eine Befreiung, wenn wir sie denn versuchen, auf jeden Fall auch mit einer politischen Message verbinden. Und Schleyer war für uns einfach die Person, in der sich vieles, was deutsche Problematik ist oder war, zusammenfassen ließ. Er war die Verbindung zwischen dem alten Faschismus und dem, was wir als dreuenden neuen Faschismus begriffen. Schleyers Sohn Hans Eberhard Schleyer. Ich erinnere mich an Gespräche, wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben, was würde eigentlich passieren, wenn es den Terroristen gelingen würde, ihn in ihre Hand zu bekommen. Und wo mein Vater mir gegenüber deutlich gemacht hat, dass er verstehen könnte, wenn eine Bundesregierung bestimmten Forderungen nicht nachgeben würden. Am Montag, dem 5. September 1977, war es soweit. Auf dem Weg vom Büro zu seiner Kölner Wohnung sollte Schleyer entführt werden, um jeden Preis. Peter-Jürgen Boog. Wir haben das alles durchgespielt auf ein Stück Packpapier. Und das Ergebnis war ziemlich klar. Es wird nicht gehen, ohne dass wir die begleitenden Polizisten und den Fahrer töten. Es wurde ein Massaker. Schleyers Fahrer und die drei Polizeibeamten, die ihn hatten schützen sollen, wurden erschossen. Hans-Martin Schleyer wurde entführt. Es begann das blutige Finale, der deutsche Herbst des Terrors. Peter-Jürgen Boog. Ich habe hinterher mal einem anderen Mitglied der RAF in Bagdad gesagt, das war unsere Wannsee-Konferenz. Es war die kälteste Diskussion, die ich eigentlich je in der Gruppe oder überhaupt irgendwo erlebt habe. Total emotionslos, in einer Art und Weise von einer nüchternen Sachlichkeit, obwohl natürlich irgendwie jedem die Ungeheuerlichkeit dessen, was wir da gerade besprechen, bewusst war. Ich glaube, es war aber auch nur so machbar, wenn man sich dieser Dimension der Ungeheuerlichkeit in irgendeiner Weise verbal genähert hätte, dann wäre es auch schon fast nicht mehr möglich gewesen. Insofern war das auch wieder so eine Diskussion, wo es ein stillschweigendes Tabu gab, bestimmte Dinge einfach überhaupt nicht anzusprechen. Zum Beispiel die Problematik mit dem Fahrer. Der ist von uns als bewaffneter Bodyguard eingeordnet worden und damit war das Thema sozusagen vom Tisch. Unter allen anderen Umständen hätte ich immer sicherlich gefragt, ja, wieso sollen wir denn dem Fahrer eigentlich erschießen? Was soll das? Den Mann kann man doch laufen lassen. Doch für solche Gedanken war kein Raum im fieberhaften Wahn der Planung. Und vier junge Männer, Schleyers Fahrer Marzis und die Beamten Brändle, Ulmer und Pieler, fuhren am späten Nachmittag des 5. September 1977 gemeinsam mit Hans-Martin Schleyer ihren Mördern entgegen. Von der Abfahrt an unter Beobachtung durch die RAF-Leute. Peter-Jürgen Boog. Es war entlang der Strecke, der Fahrtstrecke, eine Art Meldesystem aufgebaut worden. Ein bestimmtes Kennwort, das war damals Mendocino. Das war so ein Schlager, der da zu der Zeit gerade up to date war. Und das bedeutet, er ist auf der Route, er ist im Anmarsch. Und das heißt, also die Aktion wird laufen. Und so setzte sich das Entführerkommando mit einem gelben RAM-Fahrzeug, einem Mercedes und einem VW-Bus für den Abtransport Schleyers zum Tatort in Bewegung. Das Zeichen war eine Zeitung und wenn ich die zusammenfalte, dann war das das Signal. Und dann kam eben auch die Wagenkolonne, Zeitung zusammenfalten mit dem Kinderwagen langsam in Richtung des Punktes, an dem der Aufprall erfolgen würde. Die Kolonne kommt um die Ecke, fährt in die Straße rein, der Rammwagen schießt raus, sie fahren wirklich aufeinander auch, der Polizeiwagen hinten auf den anderen, rums, rums. Der Kinderwagen hatte keine andere Funktion, als dass die Maschinenwaffen ja irgendwie an den Ort des Geschehens mussten. Ich habe fast das gesamte 40-Schuss-Magazin verschossen. Und dann passierte etwas, was nun in der Planung überhaupt nicht angedacht war. Der Willi-Peter Stolk sprang direkt auf die Kühlerhaube von dem Polizeifahrzeug und hat dann von oben sein ganzes Magazin dahinter leer geschossen. Er hat erstmal nicht aufgehört, obwohl es leer klick, klick, klick, klick machte. Und wir dann irgendwann gerufen haben, es ist aus, es ist gut, es ist vorbei. In dem Moment haben wir, glaube ich, alle gedacht, die sind alle tot. Also auch der Schleyer ist tot. Doch Hans-Martin Schleyer war unverletzt geblieben. Tot waren sein Fahrer und die Polizisten, die Schleyer hatten schützen sollen. Es war ein grauenvolles Blutbad, das die RAF angerichtet hatte. Der damalige Justizminister Hans-Jochen Vogel. Dieses Bild mit den zugedeckten vier Leichen und mit diesem Kinderwagen, und das ist schon teuflisch, mit dem Kinderwagen, in dem die Waffen zugedeckt mitgeführt wurden, um dann für den Mordanschlag verfügbar zu sein, das hat sich mir eingeprägt. Es wurde der Auftakt für ein 44 Tage dauerndes Drama, das die Bundesrepublik in die bis heute schwerste Krise ihrer Geschichte stürzte. Das RAF-Mitglied Silke Meyer-Witt. Mir war schon bewusst, wie brutal die Aktion war, ja, also wie viele Schüsse da abgefeuert worden waren. Aber es war weder Zeit noch der Ort, darüber nachzudenken. In so einer Situation anzufangen zu zweifeln, hätte dazu geführt, dass ich nicht mehr richtig funktioniert hätte. Und während im Bonner Kanzleramt der kleine und der große Krisenstab fast in Permanenz tagten, organisierten die Schleierentführer seelenruhig ihre Außenkommunikation. BKA-Präsident und Bundeskanzler wollten die Entführer hinhalten, doch die Entscheidung, sie war längst gefallen. Staatsminister Wischnewski. Es war von Anfang an klar, es muss alles getan werden, um Schleier zu retten. Es muss alles getan werden, um die Sicherheit im Lande zu garantieren. Und es darf der Staat sich nicht erpressen lassen. Und Justizminister Vogel. Und eine erste Folge dieser drei Grundsätze war, dass die Gefangenen, deren Freilassung gefordert worden ist, nicht freigegeben werden sollten. Vom Tatort wurde der entführte Hans-Martin Schleier in eine Tiefgarage am Wiener Weg gebracht. Von dort aus sollte er in ein anderes Versteck transportiert werden. Ein mörderisches Spiel hatte begonnen. Das RAF-Mitglied Peter-Jürgen Bog. Wir sind in die Tiefgarage gefahren, von dieser Junkersdorfer Wohnung. Erst dann in den Kofferraum, dort stehenden Mercedes ist gebracht worden. Wir waren schon fast rausgefahren aus der Tiefgarage, als uns einfiel, dass wir vergessen hatten, den Zettel in den VW-Bus zu packen, auf dem steht, wir haben Schleier entführt, das ist ein Kommando der RAF, weitere Forderungen werden folgen, keine Fahndung, etc. Keinerlei Freude, oh wunderbar, es hat geklappt, sondern schon das Gefühl, jetzt haben wir was Ungeheuerliches gemacht. Das Fluchtfahrzeug wurde demonstrativ zurückgelassen, darin der Zettel der Entführer. Schleiers Sohn Hans Eberhard konnte nur hoffen. Es war für uns wichtig, zunächst einmal sehr rasch den Kontakt zu den politisch handelnden Persönlichkeiten zu suchen, weil wir sicherstellen wollten, dass, was es immer an Forderungen der Terroristen gegeben haben sollte, dass man denen auch nachkommt. Es ist überhaupt keine Frage in einer solchen Situation, ist das Schicksal des eigenen Vaters von so übergeordneter Bedeutung, dass Gründe der Staatsräson kaum eine Rolle spielen. Doch es war schon zu viel Blut geflossen. Ein Austausch kam nicht in Frage. Regierungssprecher Klaus Bölling. Den Spannungskonflikt zwischen den Zielen habe ich natürlich erkannt. Da hätte man ja einfach dumm sein müssen, wenn man das hätte übersehen wollen. Aber ich habe gewünscht, dass wir nicht in eine Situation kommen sollten, dürften, in der zwischen Staatsräson und dem Leben von Schleier ganz klar entschieden werden müsse. Ich habe das vielleicht auch ein wenig verdrängt, das will ich einräumen. Bundeskanzler Helmut Schmidt. Aber mit dem Tod von Schleier musste man rechnen. Die Kerle hatten ja vorher schon Polizeibeamte, Kraftfahrer auf offener Straße erschossen, ohne Rücksicht auf ihre eingebildete proletarische Gesinnung oder was immer das gewesen ist, diese verrückte Ideologie. Es war ihnen ja völlig wurscht, kleine Leute zu töten, um den Staat zum Einsturz zu bringen. Und wenn sie die kleinen Leute umbrachten, wieso sollten sie dann nicht einen Mann auch umbringen, von dem sie glaubten, dass er in Wirklichkeit das Land regierte? Die Entführer hatten Schleier von der Tiefgarage in Köln-Junkersdorf in die Tiefgarage eines Hochhauses in Erftstadt-Liebla transportiert. Dort lag Schleier bis nach Mitternacht im Kofferraum eines Mercedes 230, hinter ihm einer der Entführer mit schussbereiter Pistole. RAF-Mitglied Peter-Jürgen Bog. 5 Stunden hat er mit der Pistole im Anschlag neben Schleier im Kofferraum gelegen. 1, 2, ich kann es nicht mehr genau sagen, haben wir ihn dann raufgeholt. Da ist jemand mit runtergegangen, hat den Teil von der Tiefgarage zum Aufzug sozusagen abgedeckt und eine Person hat oben vom Aufzug zur Wohnung das abgedeckt. Es ging sehr problemlos. Er ist auch, wie im Folgenden überhaupt immer, allen Anweisungen sehr willig gefolgt, hat da irgendwie überhaupt keinen Widerstand entwickelt. Hätte ihm auch im Ernst nicht viel genützt. Unbemerkt schafften sie es, ihr Opfer in das Apartment 104 zu schaffen. Die Nachbarn in dem anonymen Wohnsilo merkten nichts, solange Schleyer in der Wohnung war. Fast 10 Tage lang. Einer seiner Bewacher war Peter Jürgen Bug. Wir haben ihn dann raufgeschafft in die Wohnung. Es gab diese Matratze in dem Zimmer, das war ja gleich 2 Schritte über den Flur. Und ein bestimmtes abgestecktes Gebiet, wo gesagt wurde, okay, da kannst du dich bewegen, wenn du auf und ab gehen willst oder dich Recken strecken oder die Beine vertreten willst, genau in dem Radius gehst du darüber hinaus, wirst du erschossen. Fängst du an zu schreien, wirst du erschossen. Ja, es wurde ihm doch sehr drastisch am Anfang gesagt, wie die Machtverhältnisse einzuschätzen sind. Das Versteck war knapp 30 Autominuten vom Ort der Entführung entfernt. Bog. Schleyer ist dann auf ein Matratzenlager in dem eingerichteten Schlafzimmer gebracht worden, auf dem er dann auch die Tage, die er noch da war, größtenteils verbracht hat. Dieses Schlafzimmer war präpariert worden mit Mikrofonen. Es wurde immer mitgeschnitten, also rund um die Uhr, Tag und Nacht, jede Lebensäußerung, jedes Geräusch, alles ist auf Tonband festgehalten. Man wollte später Schleyers Aussagen politisch verwenden, doch die Bänder sind bis heute verschwunden. Schleyer musste eine Videoerklärung abgeben. Den festen Eindruck, dass die Entführer zu ihren Zusagen stehen werden, dass alle Verzögerungen und Abwägung des Falles in der Lage verschlechtern werden. Die Gruppe, die jahrelang Kampagnen gegen die angebliche Isolationsfolter in den Gefängnissen führte, hatte einen Wandschrank mit Schaumstoff schalldicht ausgepolstert, um Schleyer dort notfalls anzuketten. Er wusste, mit wem er es zu tun hatte. Peter Jürgen Bog. Wir hatten die Wohnung darauf vorbereitet und hatten einen Schrank so präpariert, dass er sozusagen wie eine Kiste hermetisch nach allen Seiten abgeriegelt und mit Schaumstoff ausgekleidet war, sodass also selbst wenn da jemand drin sitzt und irgendwie versucht zu schreien oder so, dass nicht so nach außen dringt, dass jemand alarmiert werden konnte. Aber dieser Schrank ist nie ein einziges Mal benutzt worden. Der Schleyer war dort nie drin. Im Bonner Kanzleramt tagte regelmäßig der große Krisenstab, eine Art parteiübergreifendes Notstandsgremium. Bundeskanzler Helmut Schmidt wollte Konsens bei der endgültigen Entscheidung gegen einen Austausch. Justizminister Vogel. Die Diskussion darüber war relativ rasch beendet. Nur Herr Mayhofer hat einen Augenblick noch mal gebeten, darüber nachzudenken. Aber auch er war dann dieser einhelligen Meinung. Man müsse alles tun, um ihn zu finden. Man müsse alles tun, um ihn zu befreien. Aber dieses Mittel, Freilassung von Mordverdächtigen, die neuerdings morden würden, dieses Mittel hat man von Anfang an einhellig abgelehnt. Das Entführerkommando, die 2. Generation der RAF unter Führung von Brigitte Mohnhaupt, bestand aus etwa 25 Terroristen. Darunter Susanne Albrecht, Peter Jürgen Bog, Monika Helbing, Sieglinde Hofmann, Christian Klar, Friederike Krappe, Silke Meyer-Witt, Adelheid Schulz, Sigrid Sternebeck, Rolf Clemens Wagner und Stefan Wisniewski. Ihr Ziel, die Befreiung von 10 in Stuttgart-Stammheim und in anderen deutschen Gefängnissen einsitzenden Mitgliedern der RAF. Das war das Thema der RAF von Anfang an. Die Geschichte der Roten Armee-Fraktion war eine Geschichte von blutigen Befreiungsaktionen, gelungenen und misslungenen. Sie hatte 1970 mit der Befreiung Baders in Berlin begonnen, organisiert von Gudrun Enzlin. Jetzt saßen die beiden gemeinsam mit Jan-Karl Raspe seit 5 Jahren im Gefängnis. Noch in der Nacht der Schleyer-Entführung rückte das Landeskriminalamt in den 7. Stock zu einer Zellendurchsuchung an. Bis zum frühen Morgen wühlten sich die Beamten durch eine beispiellose Unordnung von Büchern, Lebensmitteln und Unterlagen. Sie nahmen den Gefangenen Fernseher, Radios und Plattenspieler ab, um diese sorgfältig zu untersuchen. Der stellvertretende Anstaltsleiter Schreitmüller. Es ist mir erst nachträglich aufgefallen, dass Bader außerordentlich empört war, als wir ihn den Plattenspieler wegnahmen. Damals habe ich gedacht, nun ja, jetzt ist er eben wütend, weil er keine Platten mehr hören konnte. Aber es hätte auch vielleicht einen anderen Grund sein können. Es gab einen Grund für die Empörung über den Verlust der Musikanlage. Doch das erahnte damals angeblich niemand, als man die Gefangenen von jeder Informationsquelle abschneiden wollte. Anstaltsleiter Nusser: Ab dem Moment hat man etwas gemacht, was bis dahin undenkbar war. Man hat den Anwälten verboten, jeden Kontakt mit den inzwischen Verurteilten aufzunehmen. Man hat die Anwälte nicht mehr reingelassen. Man hat den Leuten auch jede Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, soweit wir das erkannt haben, genommen. Dabei hätten die Behörden wissen müssen, dass die Gefangenen sich längst um eigene Kommunikationsmöglichkeiten gekümmert hatten. So bekam etwa Gudrun Enslin Fachbücher für den Bau eigener Sendeanlagen ins Gefängnis geschickt. Als das aufflog, erklärte Gudrun Enslin lapidar, sie hätte die Bücher nicht selbst bestellt. Nicht nur das hätte die Justizbeamten misstrauisch machen müssen. In den Zellen selbst war reichlich Kommunikationstechnik, die zu einer perfekt funktionierenden Gegensprechanlage taugte. Für den Stammheimer Untersuchungsausschuss analysierte später der Ingenieur Otto Bohner die Geräte. Es war alles vorhanden, um eine Kommunikationsanlage aufzubauen. Es war so gut wie kein Gerät, an dem nicht manipuliert worden war. Die Entführung zog sich hin über Wochen. Ein Vermittler wurde eingeschaltet, Botschaften hin und her geschickt. Die Entführer verbreiteten Videoerklärungen des Entführten. Der große Krisenstab in Bonn tagte und tagte. Währenddessen drohten die Stammheimer Gefangenen mit Selbstmord, zum Beispiel am 6. Oktober. Der Anstaltsarzt Dr. Henk: An diesem Tag machte ich Visite bei Raspe und Bader. Raspe war an diesem Tag offensichtlich deprimiert, und zwar über diese verschärften Haftbedingungen. Er hat auch eine Beschwerde eingelegt, in irgendeiner Art und Weise, wegen diesem Kontaktsperregesetz. Wie er das alles vorgetragen hat, da kamen ihm die Tränen in die Augen. Er hat dann auf den Selbstmord angespielt, direkt auf den Selbstmord angespielt, aber nur für sich alleine, soweit das durchzuhören war. Er hatte hier Artikulationsstörungen, er konnte also gar nicht richtig sprechen. Und er sagte, er könnte nachts nicht schlafen. Auch eine Äußerung, die ich noch nie von ihm gehört hatte, dass er nachts nicht schlafen konnte. Ich habe gleich an diesem Tag, noch am 6.10. nehme ich das schriftlich Bericht an den Vorstand mit folgendem Text. 6.10. an den Anstaltsleiter im Hause bei der heutigen Arztvisite. In Begleitung von Herrn Hauptsekretär Listner, der war hier auch schon als Zeuge, befand sich Jan Karl Raspe in einem ausgeprägten depressiven Verstimmungszustand und hat suizidale Absichten anklingen lassen. Nach dem Gesamteindruck muss davon ausgegangen werden, dass bei dem Gefangenen eine echte suizidale Handlungsbereitschaft vorliegt, also ernst genommen. Ich bitte um Kenntnisnahme und um Mitteilung, auf welche Art und Weise ein eventueller Selbstmord verhindert werden kann. Der stellvertretende Anstaltsleiter Schreitmüller: Normalerweise gibt es zwei Möglichkeiten im Vollzug. Bei einem Selbstmordgefährdeten, man legt ihn in die Beruhigungszelle oder man sperrt ihn mit anderen zusammen, in der Hoffnung, dass die anderen dann rechtzeitig eingreifen können, wenn der Selbstmordgefährdete seine Absichten wahrmacht. Eine längere Verbringung in der Beruhigungszelle kam nicht in Frage, denn wenn Sie eine Beruhigungszelle kennen, das ist also ein Aufenthaltsort, wo man einen Gefangenen vorübergehend, wenn er sich gerade im höchsten Erregungszustand befindet, kann man ihn dort unterbringen, aber auf die Dauer ist das völlig menschenunwürdig. Und die zweite Art, nämlich das Zusammensperren vielleicht mit Bader, ist auch nicht möglich gewesen, denn das hat uns das Kontaktsperregesetz verboten. Anstaltsarzt Dr. Henk: Da hat Andreas Bader zum Beispiel einmal von einem kollektiven Selbstmord gesprochen, am 10. Oktober. Und zwar war das an dem Tag, an dem ich zunächst bei Andreas Bader Visite gemacht habe und anschließend gegenüber auf dem Gang der anderen Seite bei der Gudrun Enslin. Ich habe von beiden mit fotografischer Wiedergabe von beiden Seiten das Gleiche gehört. Erst von Bader und anschließend von Enslin. Nachfrage des Ausschussvorsitzenden Dr. Schieler: Also die Vokabel kollektiver Selbstmord. Der Anstaltsarzt: Ja, diese Vokabel fiel dabei, aber das nur bei Bader. Getan wurde nichts. Dabei hätte jedem einigermaßen logisch denkenden Beamten klar sein müssen, dass ein Selbstmord der Stammheimer Gefangenen das Signal zur Ermordung Schleiers sein würde. Nicht einmal nächtliche Kontrollen der Gefangenen, wenige Wochen zuvor bei einem Hungerstreik nachts fast stündlich durchgeführt, wurden für nötig erachtet. Später begründeten das die Verantwortlichen von Stammheim damit, dass Kontrollen die psychische Belastung für die Gefangenen während der Kontaktsperre verschlimmert hätten. Dabei konnten die Gefangenen erstklassig miteinander kommunizieren. Was sich erst nach dem Tod der Häftlinge herausstellte, war eigentlich kaum zu übersehen, es sei denn, man wollte das. Ingenieur Bohner, Gutachter für den Untersuchungsausschuss. Es muss einen Grund gegeben haben, warum man diesen Häftlingen gestattet hat, so viel an Technik in ihren Zellen zu haben. Und wenn man die Intelligenz anderer Leute nicht unterschätzt, kann man zu dem Schluss kommen, dass diese Technik nicht nur zum Empfang der Nachrichten oder eines Symphoniekonzertes dient, sondern dass die eben auch anderen Zwecken dienen kann. Der Zweck war klar: heimliche Kommunikation zwischen den Zellen. Dazu nutzten die Gefangenen die Drähte der anstaltseigenen Lautsprecheranlage und das Schwachstromnetz für Trockenrasierer. In zwei Zellen konnten die Netze mit einem Kabel gekoppelt werden. Ingenieur Bohner. Ich bin sicher, dass diese Anlage genutzt wurde. Ich habe sie aufgebaut und sie war funktionsfähig. Da kam das Signal an, kam durch Lautsprecher an, kam in fantastischer Qualität an. Also ich hatte geradezu eine Hi-Fi-Anlage gebaut. Kaum zu glauben, dass trotz der Inspektion der Geräte durch Experten des LKA niemand gemerkt haben sollte, dass die Gefangenen ungehindert miteinander sprechen konnten. Der stellvertretende Anstaltsleiter Schreitmüller. Diese Kommunikationsanlage, die Raspe da aufgebaut hatte, die war ja auch noch da, von der wir nichts wussten. Und da haben sie dann auch das Nötige erfahren. Über ein in der Zelle von Jan-Karl Raspe verstecktes Radio waren die Gefangenen immer auf dem Laufenden, wie sich das Geiseldrama weiterentwickelte. Etwa 10 Tage blieb Schleyer im Hochhaus-Apartment Nummer 104 zum Renngraben in Erftstadt-Liblar. Von hier aus lief, über Kontaktpersonen, die Kommunikation mit der Bundesregierung. Diese spielte auf Zeit. Oberstes Ziel war, die Entführer möglichst lange hinzuhalten und in der Zwischenzeit verdeckt zu fahnden, um das Versteck Schleyers aufzuspüren. Bundeskanzler Helmut Schmidt. Wir haben damit gerechnet, dass wir ihn finden würden, dass wir das Versteck finden würden und dass wir ihn würden befreien können. Wir haben unglaubliche Anstrengungen unternehmen lassen, um das Versteck zu finden. Und man weiß heute, dass es durch einen dummen Zufall innerhalb eines behördlichen Apparates missglückt ist. Es hätte genauso gut glücken können und dann wäre Schleyer nicht von vornherein zum Tode verurteilt gewesen. Der Hinweis kam aus dem Hochhaus. Es war am Tag 2 der Entführung von Hans-Martin Schleyer. Da glaubte die Polizei im rheinischen Erftstadt zu wissen, wo er versteckt war. Jeder Beamte kannte mittlerweile die Kriterien, die für konspirative Wohnungen der RAF galten. Hochhaus nahe der Autobahn, Tiefgarage mit direktem Liftzugang, größtmögliche Anonymität. Der 15-geschossige Bau an der Straße zum Renngraben 8 im Ortsteil Liblar könnte es sein, dachten die Polizisten und schickten ihren erfahrenen Kollegen Ferdinand Schmidt dorthin. »Ich suche Herrn Schleyer«, sagte er dem Hausmeister, und der verwies ihn an eine Angestellte des Maklerbüros. Was Schmidt von ihr erfuhr, elektrisierte ihn. Am 17. Juli 1977, gerade mal vor 7 Wochen, hatte eine junge Frau die Wohnung gemietet. Und als sie die Kaution in Höhe von 800 Mark an Ort und Stelle bezahlte, zog sie aus ihrer Handtasche ein Bündel mit 50, 100 und 500 Markscheinen hervor. Schmidt erfuhr auch, dass sie direkt nach der Anmietung das Türschloss hatte auswechseln lassen. Am Tag 4 der Entführung wurde die heißeste aller Spuren nach Köln gemeldet, mit dem Fernschreiben 827. Es war adressiert an den Koordinierungsstab, der Großeinsätze vorbereiten sollte. Und ein Durchschlag, möglicherweise auch das Original, ging an die Sonderkommission des Bundeskriminalamtes. Nichts passierte. Es geschah auch nichts, als kurz danach noch einmal auf genau dieses Fernschreiben 827 hingewiesen wurde. Der Versuch des örtlichen Kripo-Chefs, telefonisch nachzuhaken, wurde abgebügelt mit der Bitte, von weiteren Fragen abzusehen, weil sie zeitlich und organisatorisch nicht zu bewältigen seien. In der Polizeistation Erftstadt, nicht einmal 20 Kilometer von Köln entfernt, war man mehr denn je davon überzeugt, Schleyer könnte in der Wohnung 104 gefangen gehalten werden. Wenn der Polizeibeamte Schmidt mit seiner Frau oder mit Kollegen auf Streife am Hochhaus vorbeikam, zeigte er nach oben. Da sitzt er. Für Schmidts Chef Rolf Breithaupt war sonnenklar, das Raster stimmt eindeutig. Schließlich schien der Hinweis auf dieses Objekt und 7 andere im Erftkreis so dicht, dass eine schlagartige Überprüfung und Durchsuchung geplant wurde. Auslöser sollte das Stichwort Vollkontrolle sein. Jedes der verdächtigen Objekte sollte von einem Einsatztrupp überholt werden, der aus 9 Schutzpolizisten, 4 Kriminalbeamten und einem ortskundigen Führer bestehen sollte. Der Hauptkommissar Breithaupt war zuständig für Wohnung 104. Um die Örtlichkeit für den Einsatz zu checken, schlich er sich mit einem Kollegen durchs offene Rollgitter an der Tiefgaragenausfahrt ins Innere des Hauses. Beide sondierten Ein- und Ausgänge, dann fuhren sie in den 3. Stock. Während Breithaupt langsam den Flur entlang ging, gab ihm der Kollege Feuerschutz. Vor der Eingangstür zur Wohnung 104 verharrte Breithaupt und horchte. Ich war, zeigt er später mit den Händen an, so ein Stück von Herrn Schleyer entfernt. Auf der anderen Seite der Tür stand der Terrorist Peter Jürgen Bog. Füße klingeln. Tap, tap, tap, nächste Tür, Füße klingeln, tap, tap, tap und so weiter und es kam näher. Schleyer guckte mich fragend an. Und ich habe die Waffe durchgeladen und habe ihm signalisiert, ab jetzt kein Wort mehr und die auch auf ihn gerichtet. Und dann klingelte es natürlich auch an unserer Tür. Aber die Schritte gingen dann eben weiter zum nächsten auf der anderen Gangseite und verschwanden auf der anderen Seite wieder in entgegengesetzter Richtung. Seine erste Frage war, hätten Sie mich jetzt wirklich erschossen? Aber nun wollte ich natürlich auch wiederum vor ihm da keinerlei Schwäche oder Blöße zeigen, habe gesagt, selbstverständlich, was dachtest du denn? Der Einsatzbefehl Vollkontrolle kam nicht. Und nach 10 Tagen, die Schleyer in seinem Versteck zugebracht hatte, wurden die Terroristen nervös. Man beschloss, die Geisel wegzuschaffen in die Niederlande. Es hätte den deutschen Herbst 1977 womöglich nicht gegeben, wäre Fernschreiben 827 nach den Regeln polizeilichen Handwerks bearbeitet worden. Vielleicht hätte die GSG 9 Schleyer befreit und ob sich eine frustrierte Rest-RAF dann noch zu einem weiteren Schlag hätte aufraffen können, steht dahin. Aber Fernschreiben 827 versandete. Stattdessen wurden, auch ganz oben, verwegene Pläne erörtert. Bundeskanzler Helmut Schmidt: Ich habe von mir aus ausdrücklich gesagt, wenn jemand eine völlig andere Idee hat, der Ausdruck exotische Idee stammt von mir, wenn jemand eine exotische Idee hat, dann soll er sie jetzt vortragen. Justizminister Vogel: Es hat die Idee gegeben, man solle die Verantwortlichen bedingt zum Tode verurteilen mit der Maßgabe, dass die Todesstrafe vollstreckt wird, wenn ihre Freipressung verlangt wird. Aber unter Hinweis auf das Grundgesetz und auf prinzipielle rechtsstaatliche Grundsätze ist das schon außerhalb der großen Krisenrunde dann zu Ende gekommen. Als 5. oder 6. Redner war damals der Generalbundesanwalt Kurt Rebmann an der Reihe. Er konstatierte einen übergesetzlichen Notstand und schlug vor, die Stammheimer Häftlinge einen nach dem anderen zu erschießen, solange bis Schleyer von den Entführern freigelassen werde. Dazu müsste lediglich das Grundgesetz geändert werden. Dies könne der Krisenstab innerhalb von Stunden leisten, weil in diesem Gremium die legislative und die exekutive Verantwortung zusammengefasst sei. Bundeskanzler Schmidt, so ein Zeuge, habe Rebmanns Ausführungen mit eisiger Miene angehört und schnell den nächsten Redner aufgerufen. Später, nach Ende der Sitzung, habe dann einer der Teilnehmer gesagt, damit hätten wir uns auf das Niveau der RAF begeben. Am 13. September, eine Woche nach der Entführung, erhielt der BKA-Beamte Alfred Klaus den Auftrag, die Gefangenen in Stammheim aufzusuchen, um ihnen einen Fragebogen vorzulegen. Im Besucherzimmer des 7. Stocks wurde uns dann Andreas Bader vorgeführt. Zum ersten Mal. Seine Nervosität, seine Hochspannung war unübersehbar. Und dann hat er erst gefragt, ob wir was zu sagen hätten. Und dann habe ich aber abgewartet. Und dann ist er von sich aus gekommen und hat eben seine Meinung kundgetan, welche Bedeutung es haben würde, ausgetauscht zu werden und dass sie nicht beabsichtigten, wieder zurückzukehren. Die Gefangenen sollten aufschreiben, ob und wenn ja, wohin sie im Falle eines Austausches ausgeflogen werden wollten. Die Aktion sollte Verhandlungsbereitschaft vorspiegeln. Frau Enzlin gab zu, von meinem gestrigen Gespräch mit Bader erfahren zu haben. Sie machte einen ruhigen und gefassten Eindruck. Klaus unterrichtete das Gefängnispersonal über seine Beobachtung. Ich habe gesagt, dass es also Verständigungsmöglichkeiten geben müsse. Und dann wurden diese Isolierblenden gebastelt und am Abend vor die Zellen gelegt. Rufkontakte sollten so unterbunden werden. Doch die Klappen sollten vor allem wohl der Täuschung dienen. Anstaltspfarrer Rieder: Die haben da abends Riesen-Joschis da, so Matratzen vor die Tiere geschoben, da so eine Eigenbau, Marge Stammheim. Und das mit der Illusion, das sei absolut dicht, die wissen gar nichts voneinander oder wissen gar nichts, was läuft. Nicht? Dabei waren die ja besser informiert als manche der Vollzugsbeamten. Und das lief nicht per Rufkontakt. Inzwischen waren die Musikanlagen zurückgegeben worden. Damit konnten die Gefangenen ihre Kommunikationsanlage zwischen den Zellen wieder in Betrieb nehmen. Und aller Wahrscheinlichkeit nach hörten die Behörden mit. Es wäre in Stammheim nicht das erste Mal gewesen. Im März 1977, ein halbes Jahr zuvor, war aufgeflogen, dass die Besucherzellen verwanzt waren. Um die Gespräche zwischen den Angeklagten und ihren Verteidigern abzuhören, waren heimlich Mikrofone eingebaut worden. Zwei Techniker des Bundesamtes für Verfassungsschutz, BfV, hatten am 1., 2. und 3. März 1975 Mikrofone in 5 leerstehenden Zellen im Hochsicherheitstrakt von Stammheim installiert. So konnte man lauschen und Bänder mitlaufen lassen. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg führte die Lauschaktion durch. Beteiligt der LKA-Beamte Textor. Es gibt einen Mithörschnitt, den ich selber auch abgehört habe. Da quatscht, da hören Sie ein bisschen den Chorsong und hören ein bisschen die Frau Meinhof und mit den Kindern, dass man gesagt hat, wir können ja auch Kinder entführen. Aber die Aufnahme war, naja, dann war es wahrscheinlich auch nicht so einfach, denke ich mir. Nicht? Wenn ich in einem Büro eine Wanze anbringe, dann kann ich das besser. Aber wenn ich da irgendwo... Wahrscheinlich sind die Zellen da waren dann nicht so geeignet. Der spätere Generalbundesanwalt Rebmann war damals im Justizministerium in Stuttgart zuständig für Stammheim und für die Abhöraktion mitverantwortlich. Im Mai 75 bat man auch die Kollegen vom Bundesnachrichtendienst in Pullach um Unterstützung. Daraufhin reisten 2 BND-Techniker nach Stammheim und installierten dort in 2 leerstehenden Zellen eine Abhöranlage. Damit müssten insgesamt 5 plus 2 Zellen verwanzt worden sein. Besucherzellen gab es aber nur 4. Offiziell wurde eingeräumt in 2 Phasen, zunächst 1975, dann 76-77, an je 10 bzw. 12 Tagen abgehört zu haben. Die Anstaltsleitung bekam offenbar nicht viel davon mit. Anstaltsleiter Nusser: Also eine zweite Aktion ist mir nicht bekannt, die 5 Zellen, von denen weiß ich nichts. Aber ich meine, da wäre irgendwo ein Richtmikrofon irgendwo installiert worden. Das wäre gar nicht eine Wanze in der... Aber da bin ich mir nicht sicher, weiß ich nicht. Also da ist mal was gemacht worden, ja. Das ist richtig und das weiß ich, da waren wir informiert. Der LKA-Beamte Textor: Von der Sache, wo habe ich nichts gewusst, nein. Und es war sicherlich auch richtig so, dass man geheime Operationen mit Hilfe von Nachrichtendiensten sicherlich nicht, dass man das eben unter Geheim lief und ich war nicht eingeweiht. Beteiligt waren aber auch geheime Dienste, von denen damals niemand etwas wusste, die es offiziell gar nicht gab. Zum Beispiel die Gruppe Fernmeldewesen des Bundesgrenzschutzes in Heimatsheim. Diese Gruppe mit immerhin 500 Mann wurde erst 1994 offiziell legalisiert. Schon 1973 waren die Abhörspezialisten der Grenzschutzgruppe Fernmeldewesen, die Ingenieurgruppe des Bundesinnenministeriums, zum Beispiel damit befasst, das Radio des Stammheimer Häftlings Bader im UKW-Bereich zu untersuchen. Die Ingenieurgruppe des BMI, eine besonders geheime Spezialistentruppe, arbeitete auch für das Bundeskriminalamt und machte bereits 1972 den Kollegen Vorschläge, wie man geheime Kassiba etwa aus bis zu 200 Metern Entfernung mit Hilfe von Parabolspiegeln lesbar machen könnte. Es war eine vorbildliche, wenn auch streng geheime Zusammenarbeit von bundesdeutschen Geheimdiensten, von denen einige in der Öffentlichkeit vollkommen unbekannt waren und es auch heute noch sind. Selbst die Zentralstelle für das Chiffrierwesen in Bonn, eine Unterabteilung des Bundesnachrichtendienstes, mischte mit und half beim Dechiffrieren von verschlüsselten RAF-Kassibern. Die naheliegende Frage, ob auch während der Schleierentführung abgehört wurde, beantworten die Behörden bis heute mit Nichtwissen. Dabei wäre es ein leichtes gewesen, sich in die Kommunikationsanlage der Gefangenen einzuschalten. Die Technik dafür war vorhanden. Der stellvertretende Anstaltsleiter Schreitmüller: Da habe ich nicht viel mitbekommen oder praktisch gar nichts mitbekommen. Aber ich glaube, das LKA hatte seinen Raum im Merzeck-Gebäude. Nicht bei uns. In der ersten Abhörphase 1975 hatten die Lauscher direkt im siebten Stock neben den Besucherzellen gesessen und dort ihre Tonbandgeräte laufen lassen. Danach siedelte man offenbar in das Prozessgebäude, die sogenannte Mehrzweckhalle, um. Dort gab es einen Technikraum mit Monitoren und Tonbandgeräten ausgestattet. Hier hatten mehrere Dienststellen ihren Arbeitsplatz, wie aus einem Erweiterungsantrag von 1975 hervorgeht. Landeskriminalamt, Verfassungsschutz und BKA, angesiedelt in den Räumen 139 bis 142. Nach Ende des Stammheim-Prozesses im April 1977 dürfte diese Zentrale zur akustischen Überwachung der Zellen zur Verfügung gestanden haben. Es gibt konkrete Hinweise von Beteiligten darauf, dass während der Schleierentführung von hier aus die Zellen im siebten Stock abgehört wurden. Anfragen bei Behörden und Ministerien wurden bisher immer ausweichend beantwortet. Man könne dazu keine Akten mehr finden. Ähnlich rätselhaft sind Verlegungen der Gefangenen im siebten Stock während der Schleierentführung. So wanderte Andreas Bader am 13. September 77 von Zelle 719 in Zelle 715. Raspe durfte in seiner Zelle der 718 bleiben. Damit war gewährleistet, dass die beiden Kabelsysteme, die Rundfunkleitung und die Schwachstromleitung, weiter zusammengekoppelt werden konnten und die Kommunikationsanlage der Gefangenen im siebten Stock auch weiterhin funktionierte. Die damalige Anstaltsleitung will sich zu der Frage, wann und wo und vor allem wie Wanzen ein- oder wieder abgebaut wurden, nicht äußern. Zuständig seien immer andere gewesen. Der damalige Anstaltsleiter Nusser: Eine technische Einrichtung irgendwo anzubringen, das ist auch im Rahmen einer Anstalt möglich. Aber das ist nicht unsere Aktion gewesen. Da werde ich Ihnen jetzt nichts weiteres dazu sagen. Ich bin zwar generell nicht mehr, ich bin immer noch zur Schweigepflicht, unterliege immer noch der dienstlichen Schweigepflicht. Ich habe zwar generell die Erlaubnis, über all diese Vorkommnisse zu reden, aber das ist, wie gesagt, eine Aktion, wo mir die Einzelheiten nicht in dem Maße bekannt sind, dass ich beurteilen könnte, inwieweit ich befugt bin, dazu Näheres zu sagen. Also dazu möchte ich jetzt nichts weiteres sagen. Damals wurde alles versucht, Schleiers versteckt zu finden. Da wäre es nur logisch gewesen, die Gefangenen abzuhören. Unterdessen fürchtete Schleier in seinem Gefängnis eine militärische Lösung. In einem der Entführervideos sagte er: Die große Sorge, dass man durch ein solches Vorgehen erreichen will, dass die Fehler, die begangen wurden, durch ein stilles Ende abgedeckt werden müssen. Und diese Fehler waren in den letzten Tagen umfangreich. Im Bundestag richtete Kanzler Helmut Schmidt einen hilflosen Appell an die Entführer: Beenden Sie Ihr irrsinniges Unternehmen. Sie irren sich. Wir werden uns von Ihrem Wahnsinn nicht anstecken lassen. Sie halten sich für eine ausgewählte kleine Elite, welche ausersehen sei, so schreiben Sie, die Massen zu befreien. Sie irren sich. Die Massen stehen gegen Sie. Inzwischen wurden die Entführer nervös. Schleier musste nach 10 Tagen in Erftstadt weggeschafft werden. Silke Meyer-Witt: Das war ja alles so nicht geplant, dass sie ihn dann ins Ausland schaffen. Zu diesem Zwecke musste ja ein Auto geklaut werden und zweitens dann eben die Nummernschilder gemacht werden. Da war ich dann wieder dran beteiligt. Über die grüne Grenze sollte es nach Holland gehen. Hans-Martin Schleier musste für den Transport versteckt werden. Peter-Jürgen Bog: Und zum Schluss dann eine ganze Sammlung von allen möglichen Varianten, von Reisekoffern, Überseekoffern, Blechtruhen. Ganz zum Schluss, wirklich auf dem letzten Meter, ist dann der Weidenkorb gefunden worden, der es dann auch letztlich war. Dann wurde er umgetopft, wie wir das immer genannt haben, aus dem einen Wagen raus, in die Truhe rein, in den anderen Wagen rein und dann eben auch zu später Stunde in die Stephenstraat, hieß die, glaube ich, und dann in das Haus. In der Stephenstraat in Den Haag glaubten die Entführer sicher zu sein. Doch dann erschoss im niederländischen Utrecht das RAF-Mitglied Knut Volkerts einen Polizisten, ein weiterer wurde verletzt. Volkerts konnte festgenommen werden. Der BKA-Beamte Georg Pohl wurde nach Holland geschickt. Ich erhielt den Auftrag, ihm ein Angebot zu machen. Eine neue Identität, 1 Million D-Mark und die Aussicht, in die Vereinigten Staaten auszuwandern. Keine Reaktion, er würdigte mich, keine Antwort. Der Terrorist Volkerts bestätigt das nicht nur. Man hat mir damals während der Schleierentführung 1 Million Mark angeboten und freie Ausreise. Die andere Hälfte dieses Angebots bestand darin, dass man mir mit Aufhängen gedroht hat. Was der BKA-Beamte natürlich bestreitet. In Stammheim herrschte absolute Kontaktsperre, keine Anwaltsbesuche, kein Umschluss der Gefangenen. Auf seinen Protest hin hatte man Bader seinen Plattenspieler wieder ausgehändigt. Bei der Kontrolle hatte man angeblich nichts Verdächtiges festgestellt. Der stellvertretende Anstaltsleiter Schreitmüller: Der Plattenspieler wurde von uns mal weggenommen aufgrund einer Hausstrafe. Wir hatten den Plattenspieler in der Verwahrung und nachher gaben wir ihn wieder zurück. Er wurde Bader in die Zelle 715 gebracht, wo er seit dem 13. September saß. Ausgerechnet in 715 war eine Pistole, versteckt in einem Hohlraum in der Wand. Hans-Martin Schleier war inzwischen von seinen Entführern nach Brüssel gebracht worden. Peter-Jürgen Bog: Dort fällt es auch nicht auf, wenn ein junges deutsches Ehepaar sich ein Apartment in einem Hochhaus nimmt. Ich glaube, die Legende war, dass eben die für die EU arbeiten in irgendeiner Institution. Nur wenige aus dem Entführungskommando sollten dort bleiben und Schleier bewachen. Silke Meyer-Witt: Die Erwartung war ja, dass die Bundesregierung relativ schnell auf die Forderung eingeht. Und als sich das dann hinzögerte, da war dann auch so eine Art von Verzweiflung. Also warum jetzt immer noch nicht? Währenddessen machte die Sympathisantenszene mobil gegen die Kontaktsperre. Einer, nachdem bereits gefahndet wurde, organisierte in Kopenhagen eine Veranstaltung. Auf der Rückfahrt wurde Volker Speitel in der Bahn verhaftet. Er war derjenige, der die Waffen nach Stammheim hatte schmuggeln lassen. Bundesanwalt Lampe: Ich wusste, wer Speitel war und habe ihn dann hier vor den Ermittlungsrichter vorgeführt und einen Haftbefehl beantragt. Auf einer sehr, sehr dünnen Beweislage. Auch da muss man eigentlich sagen, wir wussten nichts. Und ob Speitel wirklich sagen konnte, da müssen noch Waffen, bevor sich Bader und Rasper erschossen, da müssen noch Waffen sein, da bin ich gar nicht so sicher. Speitel hätte einiges aussagen können. Zum Beispiel, dass Waffen im Hochsicherheitstrakt von Stammheim waren. Doch angeblich gab er das erst später, nach dem Tod der Gefangenen, zu Protokoll. Dennoch wurden 2 Tage nach seiner Festnahme Bader und Raspe in andere Zellen verlegt. Bader wanderte aus der Zelle 715, wo die Pistole versteckt war, zurück in seine alte Zelle, die 719. Dort durfte er sich wieder häuslich einrichten, ausgestattet mit seinem Plattenspieler, der nicht mehr durchsucht worden war. Darin versteckt die Pistole. Der stellvertretende Anstaltsleiter Schreitmüller: Jetzt wissen wir, dass Bader die Pistole wahrscheinlich in seinem Plattenspieler drin hatte. So wanderte die Waffe zwischen uns und Bader hin und her. Heute kann man darüber nur den Kopf schütteln, aber damals kam mir keiner drauf, dass da die Waffe drin sein konnte. Auch Jan-Karl Raspe wurde 2 Tage nach der Festnahme des Waffenkuriers verlegt. Er kam von der 718 in die Zelle 716. Ausgerechnet in jene Zelle, in der eine 2. Pistole in einem Hohlraum versteckt war. Es war eine 9mm Heckler & Koch. Und noch eine Folge hatte die Umlegung. Da Bader jetzt wieder in 719 war, konnte der statt Raspe die beiden Drähte des Kommunikationssystems verbinden. Die gesamte Zeit der Schleierentführung hindurch konnten die Gefangenen so miteinander sprechen. Inzwischen war die Kerngruppe der Entführer, darunter Bog, in Bagdad eingetroffen. Dort wollte sie mit dem Führer der PFLP, der Volksfront für die Befreiung Palästinas, Wadi Haddad, alias Abu Hani, das weitere Vorgehen in Sachen Schleier erörtern. Peter-Jürgen Bog: Wir haben mit Wadi Haddad darüber gesprochen, nicht ich, sondern eine andere Person. Ich habe es nur mittelbar dann erfahren. Und dann kam die große Überraschung. Wie der Zauberer das Kaninchen aus dem Zylinder zieht, sagte er, da sind 2 Aktionen, die sind fertig vorbereitet, die können jederzeit jetzt durchgeführt werden und ihr könnt euch aussuchen, welche. Und es war einmal ein Überfall mit Geiselnahme bei der deutschen Botschaft in Kuwait, die ganze Botschaft besetzen, oder eine Lufthansa-Maschine. Die RAF-Gruppe entschied sich für die Flugzeugentführung. Waffen und Sprengstoff wurden besorgt, das Kommando zusammengestellt. Schauplatz der Entführung sollte Mallorca sein. Währenddessen saß Schleyer immer noch in Brüssel, bewacht von einigen wenigen aus der Entführergruppe. Mit der Hand schrieb er die Vorlage für eine neue Videobotschaft, die er danach in die Kamera sprach. Ungewissheit ist die schwerste Belastung. Ich habe in der ersten Erklärung nach der Entführung zum Ausdruck gebracht, dass die Entscheidung über mein Leben in der Hand der Bundesregierung liegt und habe damit diese Entscheidung akzeptiert. Aber ich sprach von Entscheidung und dachte nicht an ein sich jetzt über einen Monat hinziehendes Dahinvegetieren in ständiger Ungewissheit. Man muss schließlich die Umstände berücksichtigen, unter denen ich lebe. Deshalb ist eine Entscheidung der Bundesregierung, wie ich sie am ersten Tag gefordert habe, dringend notwendig. Dies muss umso mehr erfolgen, als meine Entführer sich nach meiner festen Überzeugung so nicht mehr lange hinhalten lassen. Die Bundesregierung hatte eine Nachrichtensperre verhängt. Deshalb wurden Schleyer-Videos damals nur ausschnittweise veröffentlicht. Bonn wollte sich nicht von einer emotionalisierten Öffentlichkeit unter Druck setzen lassen. Im Krisenstab zeigten die Videos Wirkung, doch nicht genug, um nachzugeben. Justizminister Vogel: Ich habe die Angewohnheit, mich in einer solchen Situation in die Rolle des Betreffenden zu versetzen und mir vorzustellen, du sitzt du da vor einer Videokamera und die stehen mit der Kalaschnikow hinter dir und nun gibst du solche Erklärungen ab und sitzt da Tag für Tag. Es war erschütternd. Bundeskanzler Helmut Schmidt: Ein Mensch in Todesangst. Und ich selber habe als Soldat im Kriege, weiß Gott, auch Todesangst. Mehrfach empfinden müssen. Viele Male eigentlich. Ein Mensch in Todesangst ist in dem, was er sagt, nicht unbedingt von den Gesetzen logischen Denkens getragen. Der damalige Generalbundesanwalt Kurt Rebmann: Ich hatte sehr viel Mitgefühl, ich hatte auch sehr viel Mitleid mit ihm, zumal ich ihn persönlich gut kannte. Mir hat auch sehr beeindruckt, dann sein Appell an die Bundesregierung, durch einen Kompromiss zu suchen. Aber ich hatte ja, wie gesagt, im Krisenstab hatte ich anders votiert. Regierungssprecher Klaus Bölling: Wenn diese Videos unseren Fernsehanstalten gegeben worden wären, dann hätten alle unter dem Eindruck dieser Bilder, die Hans-Martin Schleyer in Todesangst zeigten, gesagt, dieser Mensch, der ja schuldlos ist, der muss erlöst werden. Und es hätte dann wohl eine hochgradige Emotionalisierung Platz gegriffen und der Staat hätte dann das wichtige Ziel des Schutzes der Gemeinschaft eigentlich ganz schnell vergessen können. Am 8. Oktober, als Schleyers verzweifelte Botschaft einging, wurde der BKA-Beamte Alfred Klaus wieder nach Stammheim in den 7. Stock gerufen. Andreas Bader wollte ihn sprechen. Auch an ihm nagte die Ungewissheit. Der BKA-Beamte Alfred Klaus: Bader sagte damals am 8. Oktober, wenn dieses jämmerliche Spiel und die Potenzierung der Isolation seit 6 Wochen nicht bald ein Ende findet, dann würden die Gefangenen entscheiden. Das polizeiliche Kalkül werde nicht aufgehen. Die Sicherheitsorgane würden dann mit einer Dialektik der politischen Entwicklung konfrontiert, die sie zu betrogenen Betrügern machte. Und es würde eine irreversible Entscheidung der Gefangenen in Stunden oder Tagen geben. Anstaltspfarrer Rieder: Die wussten ja, es wird jetzt ganz knapp. Und der Bader, der war verurteilt, der wusste, ich werde jetzt getrennt von den anderen und auch damit von der Frau Enslin, also seiner Geliebten, und komme, na, was weiß ich, nach Bruchsal, bin der Mutterseelen allein. Also der war in einem psychischen Ausnahmezustand. Einen Tag später, am 9. Oktober, verlangte auch Gudrun Enslin nach einem Besuch des BKA-Beamten. Der fuhr umgehend nach Stammheim zurück und schrieb auf, was Enslin ihm diktierte. Alfred Klaus: Da geht es um Stunden, Tage, das heißt nicht mal eine Woche. Dann werden wir, die Gefangenen in Stammheim Schmidts Entscheidung aus der Hand nehmen, indem wir entscheiden, und zwar, wie es jetzt noch möglich ist, als Entscheidung über uns. Peter-Jürgen Boog wusste, was die Gefangenen vorhatten. Die Stammheimer planten eine Selbstmordaktion für den Fall, dass die nächste Befreiungsaktion nicht gelingen würde. Sie hatten klar gesagt, sie haben keine Lust mehr. Sie haben keine Lust mehr, länger in diesem Status zu verweilen. Sie haben gesagt, sie wollen nicht den Rest an Geist verlieren und dann irgendwann allein von der psychischen Kraft her nicht mehr in der Lage sein, selbst zu bestimmen, was mit ihnen geschieht. Und bevor das passiert, würden sie also eher eine Selbstmordaktion machen bzw. Selbstmord begehen. Unterdessen war in Palma de Mallorca das Entführungskommando eingetroffen. Die vier Palästinenser, zwei Frauen und zwei Männer, fotografierten sich gegenseitig wie normale Touristen. Sie waren ohne Waffen auf die Insel gekommen, die sollten ihnen nachgeliefert werden. Landshut-Entführerin Suhaila Andraves: I met some person who carried the weapon and she was a German. She delivered the weapons. Hided in Confect boxes, chocolate boxes and so on. Die mutmaßliche Waffenlieferantin war Monika Haas, die Frau des palästinensischen Kommandeurs, bei dem die RAF im Jemen häufig trainiert hatte. Auf der Ferieninsel Mallorca bereiteten sich unterdessen 86 Touristen auf ihre Heimreise vor. Darunter eine Gruppe von jungen Frauen, die an einer Misswahl in einer Diskothek teilgenommen hatten. Ausgelassen hatten sie am Abend in der Disco getanzt. Dabei war auch Diana Müll, damals 19 Jahre alt. Wir haben halt Abschied gefeiert. Ja, dann kamen wir natürlich morgens auch schlecht aus den Federn und haben dann auch die Zeit so ein bisschen verpasst. Und am Flughafen war es dann auch ein bisschen schwierig, denn die Maschine war ja schon zum Abflug bereit. Also mehr oder weniger waren die Türen schon geschlossen. Und der Diskothekenbesitzer, der hatte damals übers Jahr so viele Flüge gebucht, und dass der halt eine recht gute Lobby hatte und der dann gesagt hat, macht sofort die Türen wieder auf und nimmt die Frauen mit. Die Lufthansa-Maschine mit dem Namen Landshut konnte starten. Diana Müll: Ich denke, wir waren so eine Stunde unterwegs und neben uns saß eine Terroristin und ein Terrorist. Wir haben die immer so ein bisschen beobachtet, weil er hatte so ein lustiges Sakko an, so ein ganz kariertes. Und deswegen haben wir auch gerade hingeschaut zu ihm, als die beiden plötzlich aufsprangen und nach vorne rannten. Und ich war zu Tode erschrocken. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Im Cockpit der Landshut saßen Flugkapitän Jürgen Schumann und Co-Pilot Jürgen Vitor. Es hat so gepoltert und ich dachte eigentlich erst, es wäre irgendwas runtergefallen, ein Container oder so. Aber eine Sekunde später oder zwei Sekunden später wurde ich des Besseren belehrt. Kam nämlich der Mahmoud ins Cockpit, Pistole auf den Kapitän Schumann gerichtet und mich hat er in die Rippen getreten und hat geschrien, out, out, out. Passagierin Diana Müll: Der Captain Mahmoud, der hat dann das Mikrofon genommen und hat dann wie ein Besessener einfach nur reingeschrieben, dass die Maschine entführt wird. Und dann kamen schon vorne die Stewardess, die Frau Dillmann zum Beispiel, die kamen dann schon vorne alle raus in absoluter Panik. Die Stewardess Gabi Dillmann, heute verheiratete Frau von Lutzau: Wir wurden alle wie Vieh nach hinten getrieben, in den hinteren Teil der Kabine und mussten die Hände über den Kopf nehmen. Und dann wurde uns also verkündet, dass das eine Entführung sei. Und dass wir uns still verhalten sollten, dass jeder erschossen wird, der sich nicht still verhält. Jeder wird erschossen, wer spricht. Jeder wird erschossen, wer die Hände runternimmt. Und also im Grunde genommen wurde man immer erschossen, außer man atmet still vor sich hin und hält die Hände hoch. Lampform. Haben alle gemacht, was sie sagten. Was soll man denn machen? Soll man den Helden markieren, erschossen werden? Was bringt das? Hans-Martin Schleyer ist zu dieser Zeit bereits 38 Tage in der Gewalt seiner Entführer. Anzeichen für einen Austausch gibt es nicht. Die Stewardess Gabi von Lutzau: Und dann haben wir gedacht, die RAF, oh Scheiße. Weil wir wussten, dass das große Schwierigkeiten geben würde, weil die gehütet wurden wie die Augäpfel der Bundesregierung in einem Hochsicherheitstrakt. Und ausgerechnet die wollten sie haben, ja. Also wir wussten schon, dass es schwer wird, aber wir haben eigentlich gedacht, wir sind so viele und das sind so wenig. Das muss doch, das ist doch logisch. Das ist doch ein Gebot der Menschlichkeit auch. Die Lufthansa Boeing vom Typ 737 CityJet weicht vom Kurs ab. Um 14.38 Uhr erklärt die Bundesregierung, dass es sich um eine Flugzeugentführung handeln könnte. Erst gegen 17 Uhr meldet sich über die Flugsicherung Mailand der Entführerchef und verlangt von der Bundesregierung die Freilassung der 11 RAF-Gefangenen. Doch auch jetzt bleibt die Bundesregierung hart. Bundeskanzler Helmut Schmidt. Aber die Sache kriegte ja eine zusätzliche Dimension. Bisher war das Leben eines Menschen, Dr. Schleyer, in höchster Gefahr. Jetzt handelte es sich um mehr als 90 Menschen, deren Leben in höchster Gefahr war. Es kriegte eine größere Dimension. Und man wusste ja auch nicht, wo das Flugzeug hinfliegen würde. Justizminister Vogel? Nein, wir geben nicht nach. Wenn wir jetzt nachgeben, dann heißt das, den Terroristen die Botschaft geben, wenn ihr einen entführt, dann geben wir nicht nach. Wenn ihr aber 90 oder 100 entführt, dann geben wir nach, nicht? Und das wäre eine ganz verkehrte Botschaft gewesen. Die Bundesregierung entscheidet, eine Maschine hinterherfliegen zu lassen. An Bord die 1973 aufgestellte Spezialeinheit des Bundesgrenzschutzes, die Bundesgrenzschutzgruppe 9, kurz GSG 9. Trainiert und ausgerüstet speziell dafür, Geiseln aus jeder erdenklichen Lage zu befreien. Die Truppe war bis dahin nie entsprechend eingesetzt worden. Chef der GSG 9 war damals Oberstleutnant Wegener. Ich habe dann also mit Wischnewski gesprochen und der mir sagte, also hör zu, da ist eine Maschine entführt worden und eine Lufthansa-Maschine auf dem Wege von Mallorca nach Frankfurt und ihr macht euch mal fertig für den Einsatz. Ich sage, und wann ist denn damit zu rechnen? Ja, okay, macht mal. Na gut, also das war für uns ein Klacks, nicht? Denn das gehörte zur Alarmrolle, nicht? Dass man innerhalb kürzester Zeit fertig war. Und wir haben dann die entsprechende Ausrüstung, also die Einheiten. Zuerst war das Hauptproblem war für mich jetzt, welche Einheiten nimmst du eigentlich mit? Denn mit wollten sie alle, nicht? Darüber war überhaupt kein Zweifel, nicht? Also, denn wenn es jetzt losging.